lo cuento, primo. En el dial de Barcelona 91.4. Contrabanda FM. Ni adulta, ni adúltera y ni adulterada. 18 años de libertad en las ondas. No 91.4 FM de Barcelona. Parabéns, Contrabanda. Si es viernes, nos escuchas en directo. Y si es sábado, estás oyendo la repetición del viernes. Niemandsland. Un programa para todos. Willkommen zu unserem heutigen Niemandsland. Es ist Freitag, der 27. März 2009. Wir haben wie immer viele aktuelle Nachrichten und Informationen, Hintergründe und jede Menge Musik. Die Waffen bleiben geladen und gerichtet. Ware für Arm und Leben für Arbeit. Ruhen, Fassade, Amerika, alle in Höhlen und Masken geraten. Der Weiße hat sein Herz begraben, glaubt an Weltuntergang. Christen sehen, Priestern, Maskaden. Vatikan in Italien und Europa hat mehr Punkte als geraden auf Landkarten von Asien. Original Kontinent, Land der Schabbats, Original Mensch, kontinental kolonisiert, komplett konzipiert. Die Grenzen patentiert, Menschen sehen, kontrolliert, dividiert. Welche nehmen Predigt, Priester nach dem Tod? Die Erde ist Platz genug, sein Arsch sagt noch ein Scheiße. Leute tragen Phrasen, die Paschen, warte, ich hab sie am Kragen. Ich scheiß auf ihren Ratschlag, diesen wie im letzten Tag. Ich sage, sie ziehen die Überzeugungskraft heran wie ein Hahn. Sprechen die Phasen, mach sie rasen, stell meine Fragen, kein Mann auf Antworten. Waren, an der Biegung, wo sie Herzen begraben, wo die Cops waren, wo wir Raps haben, wo wir Raps haben. Keine Angst vor dem Leben, keine Angst vor dem Tod, keine Angst mitzunehmen, keine Angst vor dem Wort. Waren Namen von Kartonen gestohlen, ich rap und verfolgt. Na, Melly, jedes Lied, ich rap und verfolgt. Keine Angst vor dem Leben, keine Angst vor dem Tod, keine Angst mitzunehmen, keine Angst vor dem Wort. Waren Namen von Kartonen gestohlen, ich rap und verfolgt. Na, Melly, jedes Lied, ich rap, komm schon. Mein Leben klaut, heißt die Haut. Mit meinem Tempo, schnelles Leben, nicht der Traum. Meine Existenz gewahrt ist mein Krieg. Ich nehm, was ich krieg, wir leben auf Rücken, Seele auf Krücken, Perspektive verrückt. Ich warte, Macht kann sich nicht halten, mein Verhalten gespalten. Wie die Welt von Zeiten, wie Geld als Zeichen, mein kurzes Leben lang. Stürzen mich Regierungen, will nicht nur reagieren, Mann, auf Systematisierungen. Unsere Reaktion ist Organisation aus Emotionen. Existenz in Relation, setz mein Konzept frei, scheiß auf Religion. Ich werd halt, such Exit, find nur Exil. Nur wer fit bleibt, überkommt. Ich schreib mein Wort aus wie Publizist, Cashleger wie Polizist. Das ist der Deal, ich bin mein Leben, was ich fühle. Nicht wie was mich rührt, ich performe wie Kühe. Jeden Tag, den ganzen Tag, hast kein Plan, was ich mach. Ich funkle nicht, aber mein Klunker mich. Ich bunker mein Shit, komm um mich, wo ich sitz. Rausch die Ding, wo ich hit, Junge. Keine Angst vor dem Leben, keine Angst vor dem Tod. Keine Angst mich zu nehmen, keine Angst vor dem Wort. Mein Name von Patronen gestohlen, ich rap und verfolgt. Mel Melly, jeder sieht, ich rap und verfolgt. Keine Angst vor dem Leben, keine Angst vor dem Tod. Keine Angst mich zu nehmen, keine Angst vor dem Wort. Mein Name von Patronen gestohlen, ich rap und verfolgt. Mel Melly, jeder sieht, ich rap, komm schon. Connect zusammenhänge wie Psychologie, Rap wie ich red. Win, bring mich auf die Knie, ich sitz. Mach dich fertig, innerlich schattig. Das macht nix, ich erfass Bewegung und Augen. Ich rap 2000, Apokalypse am Laufen. Brauch mein Auge holen, Moral tot. Keine Wahl, immer Entscheidungen. Zwischen Alternativen, zwischen Diebstahl. Die Welt ist kalt und hart wie Stahl. Dividiert deswegen, fick den Grad. Ich bin religiös, intuitiv, so scheiße widersprüchlich. Wir hier leben wie die, sag das aus Liebe. Mein Spiel bleibt unkommentiert. Wahrheit bleibt Wahrheit. Wirklichkeit ist unkompliziert. Realität ist Komplize von Wirtschaft und Krieg. Ohne Geld geht nix. Wird dein Auge steil, wird dein Glaube klein. Ich mach für mich und meins, bist du Freund oder Feind. Keine Angst vor dem Leben, keine Angst vor dem Tod. Keine Angst mich zu nehmen, keine Angst zu reden. Ich nehme das Wort. No Melly, Science Fiction, Skills on Mars. Keine Angst vor dem Leben, keine Angst vor dem Tod. Keine Angst mich zu nehmen, keine Angst vor dem Wort. Waren Namen von Patronen, die stören, ich rap und verfolgt. No Melly, jeder sieht dich rap, komm schon. Keine Angst vor dem Leben, keine Angst vor dem Tod. Keine Angst mich zu nehmen, keine Angst vor dem Wort. Waren Namen von Patronen, die stören, ich rap und verfolgt. No Melly, jeder sieht dich rap und verfolgt. Keine Angst vor dem Leben, keine Angst vor dem Tod. Keine Angst mich zu nehmen, keine Angst zu reden. Ich nehme das Wort. No Melly. Straßen wurde ich gejagt, doch ich war nicht zu fassen. Man zählte mich an und man zählte mich aus. Ich klopfe den Staub von meiner Jacke und dann geh ich nach Haus. Und ich bin nicht unten, ich bin nicht verschwunden. Denn man kann einen ehrlichen Mann nicht auf seine Knie zwingen. Allein und ohne Ziel. Und ich traf auf einen Mob, dem mein Gesicht nicht gefiel. Sie schubsten mich rum und sie brüllten mich an. Doch ich bekämpfte meine Furcht und sie kamen nicht durch. Und ich bin nicht unten. Ich bin nicht unten. Denn man kann einen ehrlichen Mann nicht auf seine Knie zwingen. Denn man kann einen ehrlichen Mann nicht auf seine Knie zwingen. Diese Woche ist es nun endlich ans Licht gekommen, beziehungsweise was alle gesagt haben, was alle wussten, was man sogar gesehen hat auf Fotos, ist nun amtlich. Israel beging Kriegsverbrechen in Gaza. Der Einsatz von Phosphorgranaten über dicht besiedelten Wohngebieten durch die israelische Armee während des 22-tägigen Kriegs in Gaza war laut einem aktuellen Bericht der Organisation Human Rights Watch, HRW, eindeutig ein Kriegsverbrechen. Zeugenaussagen, Video- und Satellitenmaterial sowie Recherchen vor Ort bestätigen den schon während des Krieges vermuteten Einsatz der hochgefährlichen Waffen, der sich auch gegen eine Schule, ein Krankenhaus und ein UN-Gebäude richtete. Mitarbeiter von Human Rights Watch fanden unmittelbar nach Beendigung der Kampfhandlungen Ende Januar leere Munitionbehälter, explodierte Granaten und abgebrannte Phosphorkeile in privaten Innenhöfen, auf Häuserdächern und auf dem Gelände eines UN-Gebäudes. Dies bestätigte ihrer Einschätzung zufolge den Einsatz von Phosphorgranaten während des Gazakrieges. Phosphor verbrennt bei Temperaturen von bis zu 816 Grad Celsius und verursacht bei Hautkontakt schwerste Verbrennungen. Zudem kann die chemische Substanz zu schweren Schäden der inneren Organe und zum Tod führen. Weil weißer Phosphor unter starker Rauchentwicklung verbrennt, werden die mit der Chemikalie bestückten Granaten zur Verschleierung von Bodenoffensiven eingesetzt. Nach internationalem Recht sind die Waffen zwar nicht direkt verboten, unterliegen aber strengen Regularien und dürfen beispielsweise nicht in Wohngebieten eingesetzt werden. Laut HRW hat Israel Phosphorgranaten jedoch wiederholt über Wohngebieten abgefeuert. Auch ein Krankenhaus, das klar als solches gekennzeichnet gewesen sei, sowie ein UN-Gebäude, in dem zu der Zeit rund 700 Zivilisten Schutz gesucht und dessen GPS-Koordinaten der israelischen Armee vorgelegt hätten, seien von Phosphorgranaten getroffen worden. Dr. Norman Page, ehemaliger Professor für Völkerrecht an der Universität Hamburg und verteidigungspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, sieht darin eine vorsätzliche Zerstörung von UN-Gebäuden. Dafür könnte die UNO sogar Schadensersatz verlangen, sagte er gegenüber Greenpeace-Magazin.de. Der Einsatz gegen zivile Gebäude und über dicht besiedelten Wohngebieten erfüllt laut Human Rights Watch eindeutig den Tatbestand des Kriegsverbrechens. Zudem sei die Armee nach einem Bericht des israelischen Gesundheitsministeriums über die Gefahren der Bomben unterrichtet gewesen und hätte statt des Phosphors die für Zivilisten ungefährlicheren Rauchbomben einsetzen können. Ein zufälliger oder versehentlicher Abschuss von Phosphorgranaten sei angesichts des häufigen Einsatzes an besiedelten Orten unwahrscheinlich. Human Rights Watch fordert nun eine unabhängige Untersuchung von Kriegsverbrechen während des Gaza-Konflikts durch den UN-Sicherheitsrat. Eine solche Untersuchung ist dringend erforderlich und ich hoffe, der UN-Sicherheitsrat wird sich dafür aussprechen, so Norman Page zu Greenpeace-Magazin.de. Ob eine solche Untersuchung zustande komme, hänge jedoch wesentlich vom Votum der USA ab, so Page. Es wird sich zeigen, ob die neue Regierung Obama gewillt ist, in diesen Fragen eine positive Trendwende zu ihrer Politik zu vollziehen. Sollte der Sicherheitsrat positiv über einen entsprechenden Antrag befinden, wäre Israel nach Kriegsrecht verpflichtet, von internationalen Experten eine Untersuchung durchführen zu lassen. Wer hätte das gedacht, ein Traum, aus dem man nicht Am Samstag gehen weltweit die Lichter aus. Zumindest sollen am Samstag weltweit die Lichter ausgehen. Die Pyramiden, der Eiffelturm und das Opernhaus von Sydney werden am Samstag eine Stunde lang im Dunkeln stehen. Die Umweltstiftung WWF hat Menschen weltweit zu einer Lichtausaktion aufgerufen, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr, jeweils Ortszeit, sollen die Lichter ausgehen. Laut WWF haben fast 3000 Städte, darunter New York, Peking, Paris und Tokio, in mehr als 84 Ländern ihre Teilnahme an dieser Earth Hour, der Stunde der Erde, zugesagt. In Deutschland beteiligen sich unter anderem Hamburg, Berlin und Bonn. So sollen die Lichter am Roten Rathaus in Berlin ebenso ausgehen wie am Hamburger Michel. Die deutschen Stromnetzbetreiber haben nach eigenen Angaben zwar vorgesorgt, bitten die Teilnehmer aber darum, nicht gemeinsam auf einmal das Licht aus- und anzuschalten. Licht ausschalten schon vor offiziellem Start und länger als geplant sorgt für eine stabile Stromversorgung und gleichzeitig einen großen Erfolg für die Aktion, schrieben E.ON, Vattenfall, RWE und ENBW in einer gemeinsamen Mitteilung. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hatte die Menschen rund um den Globus bereits in der vergangenen Woche zu der Aktion im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen. Earth Hour ist ein Weg für die Bürger, um eine klare Botschaft zu senden, sagte Ban in einer Videobotschaft. Die Aktion erfolgt einen Tag vor Beginn einer Vorbereitungsrunde in Bonn für die UN-Klimakonferenz in Kopenhagen. Dort treffen sich im Dezember 190 Länder, um ein neues weltweites Klimaabkommen zu vereinbaren. Ein neuer Klimapakt sei nötig, um das Leben auf der Erde zu schützen, erklärte Ban. Wir sind auf einem gefährlichen Weg. Unser Planet erwärmt sich. Wir müssen unsere Wege ändern. Nötig seien grünes Wachstum und der Einsatz erneuerbarer Energien. Die direkte Aktion werde eher Energie verbrauchen als zu sparen, gibt der Cheforganisator der Earth Hour Greg Bourne vom WWF zu. Er verweist auf das Abbrennen von Kerzen, die Produktion von bunten Zeitungsbeilagen zur Werbung für die Aktion und schließlich die Extrafahrten der Menschen, um den dunklen Eiffelturm oder andere Gebäude zu sehen. Es ist symbolisch, sagte Bourne. Es ist die langfristige Änderung, die mehr zählt als alles andere. Die Aktion ging von Sydney aus, das 2007 als erste Stadt die Lichter für eine Stunde ausgeschaltet hatte. Es folgten 2008 etwa 500 Städte weltweit. Der WWF hat sich die Beteiligung von einer Milliarde Menschen zum Ziel gesetzt, die zugleich im Internet ihre Stimme für den Klimaschutz abgeben können. Wer das tun möchte, kann auf die folgende Internetadresse klicken: www.earthhour. Ein Wort, earthhour.org oder unter www.wwf.de. Und immer vom Urlaub braun. Guten Arsch, guten Namen, niveauvoller Freundeskreis. Manieren, schlaue Sprüche und nichts, das ich nicht schon weiß. Herr, gib mir das, dass ich hier was bieten kann. Du bist doch sonst so klug. Sie sagt, sie will nen richtigen Mann und ich bin hier nicht richtig genug. Geschmack, alte Möbel, Karriere, ein fettes Büro, Riesenpartys, teure Drogen, Marmorboden im Klo, Cleverness, cooles Outfit, Durchsetzungsfähigkeit, viel Talent, viel Kredit und immer zu wenig Zeit. Herr, gib mir das, dass ich hier was bieten kann. Du bist doch sonst so klug. Sie sagt, sie will einen richtigen Mann und ich bin ihr nicht richtig genug. Auf Reisen, ständig klingelt das Telefon. Starker Wille, Charisma, Familientradition, teure Bars, wilde Orgien, ein Touch von Bisexualität. Immer geistreich, immer witzig und ein Ding, das immer steht. Herr, gib mir das, dass ich hier was bieten kann. Du bist doch sonst so klug. Sie sagt, sie will einen richtigen Mann und ich bin ihr nicht richtig genug. Nicht richtig genug. Estáis escuchando Niemandsland, un programa no siempre y no solo en lengua alemana. Y quisiera enviar un cordial saludo a una escuchante que acaba de enviarme una SMS. Hola Tere. Sí, ahora espero que me entiendas, estoy ahora hablando en castellano. Y te mando un saludo, un abrazo desde aquí, desde el corazón de Barcelona, desde la Plaza Real, desde el estudio de Contrabanda FM, desde la tierra de nadie, Niemandsland. Da traut man sich ja kaum, auch nur von weitem hinzuschauen. Du musst dich echt nicht wundern, Lady, wenn dich keiner liebt. Wer will schon freiwillig eine Alte, die die Kummernummer schiebt? Du brauchst mal ein bisschen Pep, ein bisschen Feuer, ein bisschen Spaß. Statt so feig und blöd darum zu stehen, tu lieber mal was. Ich hab hier was für dich, was erstmal mächtig dämlich klingt. Und dir dann doch im Handumdrehen die sexuelle Wende bringt. Greif dem nächsten geilen Typen doch mal einfach an den Arsch. Drei von vier stehen auf schäbige Manieren, die brauchen Barsch. Und auch das vierte von den Tieren wird sich zumindest amüsieren. Du kannst ihm auch ein Bier spendieren und ewig diskutieren. Bis Frau merkt, dass Frau nicht landet, kann Frau mächtig Zeit verlieren. Eine Hand ist da viel flotter und ein Hintern kann nicht lügen. Fünf Finger sind alles, was du brauchst, um heute Nacht nicht allein im Bett zu liegen. Greif den nächsten geilen Typen doch mal einfach an den Arsch. Drei von vier stehen auf schäbigen Manieren, die brauchen Barsch. Und auch das vierte von den Tieren wird sich zumindest amüsieren. La fällt man mit der Methode manchmal übel auf den Bauch. Aber seien wir doch mal ehrlich mit den anderen, ja wohl auch. Frau, sei schlau, vertrau auf das Prinzip der großen Zahl. Und sollte es wirklich schief gehen, wechsel einfach das Lokal. Greif den nächsten geilen Typen doch mal einfach an den Arsch. Drei von vier stehen auf schäbige Manieren, die brauchen Starsch. Und auch das vierte von den Tieren wird sich zumindest amüsieren. Gruppo Joint Venture, un grupo de cantautores alemanes de los años 90, pero siguen trabajando, siguen cantando. Joint Venture ist ein Liedermacher-Duo. Ursprünglich gegründet wurde Joint Venture im Jahr 1993 von Herrn Martin Klein-Di-Simon und Götz Wittmann. Der erste Auftritt des Duos fand im Oktober 1993 in der Bonner Kneipe Volktreff statt. Wittmann und Simon schrieben in ihren deutschen Texten, die meistens der Unterhaltung dienen sollten, über Alltagsthemen, Politik, Sexualität, Alkohol, Haschisch und anderen Drogen. Begleitet haben sie ihre Lieder mit zwei Akustikgitarren und einer Mundharmonika. Die spielt Simon. Joint Venture gelten als Begründer der neueren deutschen Liedermacherszene, da sie sich deutlich von den aus den 1970er Jahren stammenden Liedermachern abgrenzen. Also Franz Josef Degenhardt, Wolf Biermann und viele, viele andere. Viele Joint Venture Lieder finden sich als Coverversionen bei diversen deutschsprachigen Gruppen wieder. So gibt es unter anderem eine Coverversion des Liedes »Tach, Herr Chef« von Vicky Womit. Das Lied »Süffelmann« wurde von der Kölner Rockgruppe Brings gecovert. Der Name des Debütalbums »Dinger« stammt nicht von dem Wort »Ding« für etwas Unspezifisches, sondern ist ein Wortspiel aus Dichter und Singer. »Dinger«. Joint Venture hatten ursprünglich vor, sich »Dinger« anstatt »Liedermacher« zu nennen, da Liedermacher zu dieser Zeit nicht mehr im Trend waren. Am 5. Juni 2000 starb Simon unerwartet an einem Herzinfarkt, was das Ende für Joint Venture bedeutete. Wittmann tritt seitdem als Solokünstler auf und spielt bei seinen Konzerten nach wie vor auch alte Joint Venture-Stücke. Die Diskografie des Duos Joint Venture ist relativ klein. 1995 gestartet mit Dinger, im selben Jahr ein weiteres Album, das heißt Augen zu, und 1996 Unanständige Lieder live, da haben wir gerade ein paar von gehört, 1998 Ich brauche Personal, 1999 Extremlieder Maching und 2002 Kleinti, Best of zu Ehren Kleintis. Wer mehr Informationen haben möchte über die Joint Venture Jungs bzw. über den Herrn Götz Wittmann, das ist der, der noch lebt von den beiden, der kann natürlich erstmal unter Wikipedia gucken, aber auch direkt auf die Webseite von Joint Venture gehen. Man geht einfach zu joint-venture, jointventure.de. Ich schlage vor, wir hören uns noch eines von diesen bösen, sozialdramatischen Liedern, die wirklich um Alkohol, Drogen und auch kleine Fiesheiten drehen. Hören wir uns noch ein Lied an von Joint Venture, und zwar das Lied »Den Hals umdrehen«. Mein Bier ist schon wieder leer und eins wird langsam schwer. Ich nehm den schuldbewussten Schluck und warte auf dich. Bist mal wieder kurz aufs Klo, bei dir heißt das eben so. Bei mir ginge das ruckzuck, aber ich warte auf dich. Alleine macht das keinen Spaß, diese Musik, wie ich sie hass. Jetzt könnte ich dich gebrauchen, doch ich warte auf dich. Trinkst irgendwo spendiertes Bier und schaust nicht mal nach mir. Am Ende bist du ein Rauchen ohne mich. Manchmal könnte ich dir grad den Hals rumdrehen. Warum bist du so beschissen zu mir? Da denk ich, so kann das mit uns doch nicht weitergehen. Doch immer wieder, jedes Mal verzeih ich's dir. Ich rede wenig mit den anderen. Meine Blicke wandern auf der Suche nach dir im Saal herum. Warum warte ich? Wieso bin ich eigentlich hier? Ich trink den Rest von deinem Bier. Langsam wird mir das zu dumm. Gleich verpiss ich mich. Manchmal könnte ich dir grad den Hals rumdrehen. Warum bist du so beschissen zu mir? Da denk ich, so kann das mit uns doch nicht weitergehen. Doch immer wieder, jedes Mal verzeih ich's dir. Ich erwisch dich auf dem Weg zur Tür mit so einem Trommler Arm in Arm mit dir, dass du so niveaulos bist, mit so einem Arschgesicht. Wie du mich mit ihm vergleichst und glaubst, wenn du mir dann ein Pfötchen reichst, dann wird es prompt von mir geküsst, Madame, dann irrst du dich. Manchmal könnte ich dir grad den Hals rumdrehen. Warum bist du so beschissen zu mir? Da denk ich, so kann das mit uns doch nicht weitergehen. Doch immer wieder, jedes Mal verzeih ich's dir. Manchmal könnte ich dir grad den Hals rumdrehen. Warum bist du so beschissen zu mir? Da denk ich, so kann das mit uns doch nicht weitergehen. Doch immer wieder, jedes Mal verzeih ich's dir. Doch immer wieder, jedes Mal verzeih ich's dir. Die Gruppe Joint Venture mit ihrem Sänger Götz Wittmann. Thank you. wirklich schockierend. Wir sind ja einiges gewohnt vom selbsternannten Gangster-Rapper Massiv. Hassparolen und Geschichten aus dem Ghetto-Alltag zum Beispiel. Aber jetzt das. Das Video zu seinem neuen Song Deutschland hat ein Fan zusammengeschnitten und ins Internet gestellt. Fördergelder, wenn du einen Traum hast. Jeder wird hier aufgeklärt, jeder wird hier unterstützt. Jeder wird hier gut beraten, jeder findet hier sein Glück. Na klar gibt's Sachen, wo so manchen Menschen runterdrückt. Hier und dort gibt arme Leute mit viel Schulden im Genick, die nicht viel besitzen, doch man fühlt, dass sie zufrieden sind. Genau hier spürst du den. Als Satire könnte das vielleicht lustig sein, aber Massiv meint die dämliche Deutschtümelei offenbar ernst. Erstaunlich, denn bisher hatte der 120-Kilo-Koloss aus dem Berliner Wedding ganz andere Dinge zu erzählen. Massiv alias Wasim Taha, Sohn palästinensischer Einwanderer, machte auf hart, auf ganz hart. Hör genau hin, was der Palästine sagt. Ich plan mit dem Libanesen einen großen Terrorschlag. Komm auf euch zu mit dem 100-Tage-Bad. Die Schocker sind gebombt wie das World Trade-Attentat. Massiv sorgte immer wieder für verkaufsfördernde Schlagzeilen. Eine kleine Verhaftung hier, eine mysteriöse Schießerei da, die Einschusslöcher in seinem BMW fährt er immer noch spazieren. Wie das ein echt harter Ghetto-Typ ebenso macht, auch wenn er in Pirmasens in der Pfalz aufgewachsen ist und immer noch an Mamas Rockzipfel hängt. Es ist höflich, auch pünktlich, mag sehr ordentlich, muss alles ordentlich sein. Hektisch, sehr nervös. Wenn er was will oder was machen will, muss alles ganz schnell sein. Und lieb ist er. Auch nicht schlecht, sich vor laufenden Kameras von der Bühne prügeln lassen. Irgendwann hat sich Massiv wohl gedacht, dass der ganze Gangsterstress doch irgendwie nervt. Auch ein harter Rapper muss schließlich an seine Liebsten denken. Natürlich, solche Sachen, wo da passiert sind, schmeißen auch meine Mutter wieder zurück in ihr Trauma, weißt du so? Und sie hat auch gesagt, ey, ich soll jetzt endlich aufhören, weißt du so? Und es bringt einfach nichts. Die denkt halt, die macht sich halt richtig Sorgen um mich, weißt du? Das ist mein Lebenswerk, das ist mein Alter. Ob nun Sorge um die Mutter, eine plötzliche Eingebung oder vielleicht doch eher die PR-Fachleute seiner Plattenfirma hinter der 180-Grad-Wendung stecken, ist nicht bekannt. Genauso wenig, ob der Mann gerade eine massive Gehirnwäsche hinter sich hat. Jeder hat sein Recht hier. Freiheit, das ist das Land, das uns zum Glück führt. Deutschland, wir sind alle vereint. Egal ob arm oder reich, schwarz oder weiß. Wer solche Texte öffentlich vorträgt, ist definitiv zu höherem berufen. Wir sind gespannt auf die Zukunftspläne von Massiv. Ein großes Vorbild fällt uns da sofort ein. Ich bin hier Deutschland. Again. Deutschland. Ja, das war ein Bericht des Spiegel TV. Vielen Dank. Ich habe den einfach so übernommen. Massiv, der Hip-Hop-Rapper, der dicke, große, eigentlich Schlägertyp, den man da gesehen hat. Man hätte die Bilder natürlich dazu sehen müssen. Da sieht man doch einiges, was den Deutschen lieb und heilig sein sollte, aber eigentlich nicht immer ist. Das heißt, Bilder nationalen Stolzes verbreitet er da auf seinem Video. Und das passt eigentlich so gar nicht zu einem doch eigentlich sogenannten, selbsternannten Hip-Hop-Ghetto-Mann. Aber gut, so ist es gekommen. Ein neuer Gag. Wahrscheinlich in der nächsten Saison werden sie uns wieder etwas ganz anderes präsentieren. Ein Beweis dafür, dass die Hip-Hop-Rapper eigentlich sehr wandelfähige Kamaleone sind. Yeah, guck den Scheiß hier, Mann. Guck den Scheiß hier, Mann. Yeah. Teenie Presse, Verarschungssystem, Maschinerie, Scheiß weg. Bitches, Motherfucker. Check das hier. Wenn ich mein Porträt entstellt von einem Reporter sehe, der Wahrheit weniger verpflichtet als ein Portemonnaie. Man mir mein Ohr vertrete, Pietät zum Prophet. Lieber Rap, Koryphäe als Teenie Mac, Protégé. Enttarn das Portemonnaie und bahn mir dort den Weg. Ich trotz der Odyssee, weil hinter mir die Posse steht. Die Presse treibt kein Pfeil in unsere Sozieté. Bedenkt, dass sie vom Gosse lebt, wenn ihr die nächste Klasse lebt. Steigert eure Auflage mit dem, was ich drauf habe. Euer Business wissen, das ist meine Aufgabe. Ich weiß, wie ihr das macht, heute dies, morgen das. Und wirft es kein kein Profit mehr hab, dann guck dir, was es noch so hat. Chefredakteur, oh, auch wenn ich störe, komm in deine Redaktion, stimmt das, was ich höre? Du schreibst Dreck über mich, ich schreibe Tracks über dich. Der Unterschied ist, unsere Raps fühlt dich. If I wasn't kicking rhymes, I'd be kicking down doors. If I wasn't kicking rhymes, I'd be kicking down doors. Als ich meine ersten Takte schrie, guter Beat, gutes Weed, kam schon super deep, ey, man sah auch schon den Unterschied. Da fragte meine Frage, nicht wie ein paar Kandidaten, wollten schnell durchstarten und geduldig, konnten nicht mehr warten, doch ich geriet die Ruhe und ich ging durch diese Schule aus dem Schoß der Kulchose. Einer denkt nicht wie eine Hure, niemals, weil ich spreize, doch mit 13 richtig geizen. Ey, von der Teenie-Presse lass ich mich ungern verheizen. Ich wollte sie meiden, doch sie schreiben, ey, diese Feigen bin ich zu beneiden. Ihr dürft es bloß nicht übertreiben und mit meinen Überlegungen check ich die Bewegung. Es ist unglaublich, was die Leute in Erregung bringen. Tratsch und Klatsch und Quatsch, neue Schlagzeile. Scheißegal, ob sie stimmt, Hauptsache keine Langeweile. Und ich weiß, dass ihr uns schaden könnt und dass ihr sehr viel Power habt. Doch wenn ihr mal am Reisen seid, besser nicht durch meine Stadt. If I wasn't kicking rhymes, I'd be kicking down doors. If I wasn't kicking rhymes, I'd be kicking down doors. Ich lade mein Magazin mit Lyrics, Ziel auf dein Magazin, schützt dein Revolverblatt, weil ich jetzt Revolte mach. Durchforst den Blätterwald, schieß Zeitungsenden, stürm den Presseball wie ein Studenten. Fick deine Art-Tecke, plus deine Starschnitte, weil die FK-Klecke aus Stöcke ohne in die Charge steckte. Ich muss was klarrücken, lass mich nicht in Arsch wecken, bring mein Shit vom Herz, bedien ich nur eine Marktlücke. So schade für deine Druckplatte, unsere Trumpfkarte, wir haben zu viele Seiten für eine Schublade. Dein Scheiß entbehrt jeder Grundlage, Quintessenz, dein Hirngespinst beleidigt meine Intelligenz. Also, check das, Herr Journalist, dass wir nicht der Auserwählte, du der Judas bist. Und Pontius Pilatus wäre der Publizist. Nur der Haken daran ist, ich bin Atheist. If I wasn't kicking rhymes, I'd be kicking down doors. If I wasn't kicking rhymes, I'd be kicking down doors. Trittreffer an den Magazinen, fickt euch, man. Das geht raus an den Hip-Hop-Max, gemacht von Heads. Shit, man. Wollt ihr durchblicken, lest das Keuch mit. Word. Die Finanz- und Wirtschaftskrise rollt und wird Erwerbsarbeit, soziale Sicherung und Lebensperspektiven von Millionen Menschen unter sich begraben. Das ist leider eine Tatsache. Zugleich hat sie bewiesen, diese Krise ist keine Panne, sondern Folge unserer Wirtschaftsordnung. Doch die G20, die Politiker der großen Wirtschaftsmächte, wehren sich gegen den zwingenden Wandel. Sie verschenken Unsummen an korrupte Banker, ohne die Wurzeln der Krise anzupacken. Daher ruft ein breites Bündnis auf zur Aktionswoche gegen Krieg und Krise. Die Profiteure sollen zahlen für eine solidarische Gesellschaft. Der Kapitalismus steckt in seiner schlimmsten Krise seit 1929. Sie hat verschiedene Gesichter. Die Beschleunigung des Klimawandels, Kriege um den Zugang zu Rohstoffen, Hungerrevolten, Finanzmarktcrashs und Rezession. Ausgehend von den Industrieländern wird auch der globale Süden hart getroffen. Noch weniger Mittel für Klimaschutz und Entwicklung, noch härtere Konkurrenz um Märkte und Profit. Millionen Menschen verlieren ihre Arbeit, ihre Wohnungen und ihre Lebensperspektiven. In einem breiten Bündnis rufen zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen zu Demonstrationen am 28. März auf. Das ist morgen. Wenige Tage später wird nämlich in London das G20-Treffen stattfinden, bei dem sich die 20 größten Wirtschaftsmächte darüber verständigen wollen, wie sie dieses krisenstrotzende Weltmarktsystem bewahren können. Unsere Demos bilden den Auftakt zu einem Protestjahr für den schon lange fälligen sozialen, ökologischen und demokratischen Umbau. Jedenfalls ist Ursache für die Krise nicht, dass sich einfach ein paar Leute verspekuliert haben. Die großen Vermögenden haben zu viel Geld und wissen nicht, wie man daraus noch mehr Geld machen soll. Das Problem ist sozusagen, dass auf den Finanzmärkten Gewinnerwartungen, Erwartungen an zukünftige Profite entstanden sind, die im Bereich der realen Wirtschaft sozusagen gar nicht erzielt werden konnten. Meiner Meinung nach, die Ursachen für diese aktuelle Wirtschaftskrise ist einfach das System, weil das... immer wieder Kapitalismus die chronische Krisen hat. Die Politik versucht die Krise als Ausrutscher, als Finanzkrise im engen Sinne zu behandeln, ohne die wirklichen Grundlagen anzugehen. Ich sehe nicht, dass die Bundesregierung durch geeignete Maßnahmen die Finanzsysteme schrumpft und das Soziale sichert. Wir befürchten, dass die politische Zeche und die finanzielle Zeche nach der Bundestagswahl der Mehrheit der Beschäftigten, der Rentnerinnen, der Erwerbslosen, der Schüler und Studenten aufgebürdet wird. Es ist wie so oft, dass Gewinne privatisiert werden und Verluste sozialisiert werden. Kurzfristig hätten sie schon längst die Steuerparadiese dicht machen können, Leerverkäufe verbieten, Hedgefonds schließen und so weiter. Langfristig geht es um eine solidarische Gesellschaft, in der die Würde des Menschen im Mittelpunkt steht und nicht der Gewinn und die Profitmaximierung. Zunächst müsste man versuchen, wirklich die Verschränkung der vielfältigen Krisen, nicht die Finanzkrise, sondern der wirklich globalen Krise von Ökologie, Ökonomie und sozialen gesellschaftlichen Verhältnissen zusammen in den Blick zu nehmen. Es reicht nicht, in einigen Schräubchen zu drehen, sondern man muss grundsätzlich die Art und Weise, wie wir leben und wirtschaften, transformieren. All die Ideologie, dass die Märkte besser sind, die Marktwirtschaft das schon irgendwie regelt, die muss im Kern praktisch und ideologisch zurückgedrängt werden. Man sollte zur Demo gehen, weil die Krisenpolitik der Bundesregierung eine Katastrophe ist. Und das ändert sich nur, wenn viele Menschen auf der Straße sind. Demonstrationen sind hervorragende Mittel, um die Wut gemeinsam nach außen zu tragen und um sich selbst wieder Mut zu machen. Ich finde es total erstaunlich, wie wenig passiert ist angesichts der Gewaltigkeit der Krise bis jetzt. Und ich denke, diese Demonstration ist vielleicht ein Auftakt dafür, dass Menschen noch mehr begreifen, dass es wirklich was mit ihnen zu tun hat. Wenn Zehntausende auf beide Demos gehen, dann ist es ein hoffnungsvoller Beginn, dass auch in Deutschland sich die Leute nicht alles gefallen lassen, dass auch in Deutschland fortschrittliche linke Forderungen auf der Straße eine Rolle spielen. Wir wollen Druck entfalten auf die Regierung. Wir wollen unsere gesellschaftlichen Alternativen für viele Menschen sichtbar machen. Und wir wollen laut und deutlich sagen, wir zahlen nicht für eure Krise. Wir zahlen nicht für eure Krise. Das war der Mobilisierungsclip der Berliner Organisation Left Visions. Der lädt ein, auf die Straße zu gehen, morgen, am morgigen Samstag, dem 28. März. Demonstrationen gibt es in Frankfurt um 12 Uhr, Hauptbahnhof und Bockenheimer Warte, Abschluss am Römer und natürlich auch in Berlin. Und dazu sind alle herzlich eingeladen. Der Videoclip, den wir gerade gehört haben, gesehen hat man den natürlich nicht, stammt vom Kongress vom 8. März, vom Kapitalismuskongress. Der Clip beleuchtet die Analyse, die Kritik und die Forderungen und die Motive einiger Protagonistinnen und Protagonisten der Proteste. Wie gesagt, alle Interviews stammen von diesem Kongress, der vom 6. bis 8. März an der Technischen Uni zu Berlin stattfand, und er wurde produziert von Left Visions Berlin. Vielleicht noch etwas zur Demo, die scheint mir super wichtig zu sein. Hier in Barcelona wird auch eine stattfinden, morgen, am morgigen 28. Auch hier in Barcelona eine Demo für eine solidarische Gesellschaft. In einem breiten Bündnis rufen zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen zu Demonstrationen am 28. März auf. Das heißt, keine politischen Parteien, sondern wirklich Leute. Leute wie du und ich. This generation is in crisis. Die Musik stammt von Gerhard Schöne, Geld fürs Militär. Mein Herr Gerichtsvollzieher, so treten Sie herein. Ich sehe Sie holen wie früher mit Macht die Steuern ein. Sie brauchen nicht beteuern, es sei nur Ihre Pflicht. Ein Fünftel meiner Steuern bezahle ich trotzdem nicht. Ein Fünftel aller Steuern holt sich das Militär. Fürs Forschen, fürs Verfeuern, für Waffen, für das Heer. Die einen zahlen's verbissen, die anderen zahlen's blind, weil sie bisher nicht wissen, wofür die Steuern sind. Ich zahl gern jede Steuer für Wasser, Luft und Haus, für Wild, für Wiederkäuer, für Miete, Mops und Maus, für Drahtseilkunst, für Flöten, für Mehrwertlohn und Licht. Doch Steuern für das Töten bezahl ich einfach nicht. Ich bin als Apotheker dem Leben zugewandt, als Helfer, Heiler, Pfleger versteh ich meinen Stand. Da kann ich doch nicht töten, und sei es nur mit Geld. Gib freiwillig die Kröten um nichts auf dieser Welt. Jetzt geh ich Kaffee kochen, ja, ja, sie schauen sich um. Ich seh die Zweifel pochen in ihrer Brust herum. Sie wollen mein Geld am Ende als pflichtbewusster Mann und lassen Argumente nicht gern an sich heran. Sie wollen auch nicht die Tasse mit duftendem Kaffee. Durchwählen meine Kasse, beschnüffeln's Portemonnaie. Die Scheine sind gehortet, die Quittungen ausgestellt. Denn deutsche Rüstung mordet mit deutschem Steuergeld. Stünd auf verlorenem Posten, tät ihnen sogar leid. Der Sieg, den sie auskosten, ist nur ein Sieg auf Zeit. Kein Grund zu resignieren, es werden nämlich mehr. Die Rüstung boykottieren, kein Geld im Militär. Scheiße, ich hab's satt, verdammt nochmal. Ich hab's satt, mir Tag für Tag dieses beschissene Scheinesystem reinzuziehen. Wir leben hier wie Ratten in Löchern, wie Scheiße. Und was ist? Tust du irgendwas, um etwas zu verändern? Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Krise. Nicht nur hat er uns in die Nahrungsmittel- und Klimakrise gestürzt, sondern jetzt auch in die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise. Nachdem die Finanzmärkte allen Regeln entzogen wurden, konnten Banken und Hochrisikofonds mit Hilfe von Steuer- und Regulierungsoasen horrende Gewinne machen. Jetzt bricht das Kartenhaus zusammen und die Verluste sollen von der Gesellschaft getragen werden. So sind die Verlierer nicht die Banken, sondern es sind Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der ganzen Welt, die ihren Job verlieren werden. Es sind die Menschen in den Entwicklungsländern, die durch die drohende Weltwirtschaftskrise besonders hart getroffen werden. Es sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die die Bankenrettung finanzieren sollen. Und es ist die Umwelt, deren Schutz plötzlich wieder zweitrangig wird. Doch da machen wir nicht mit. Am 28. März demonstrieren wir gemeinsam in Frankfurt und Berlin für eine solidarische Welt. Dafür, dass die Sicherung des Sozialen im Vordergrund steht. Dafür, dass Steueroasen geschlossen werden. Für eine ökologische Verantwortung von Wirtschaft und Banken. Für eine demokratische Kontrolle der Finanzmärkte. Wir zahlen nicht für eure Krise. Kommt am 28. März nach Frankfurt oder Berlin. Mehr Infos gibt es unter www.28märz.de. Die vermischten Katastrophen und Meldungen vom heutigen 28. März 2008. Dass es am Wochenende jetzt jede Menge Demos geben wird, das habt ihr natürlich schon gehört. Eine Meldung zum Thema Wirtschaftskrise. Berlin, Thema Opel. Noch kein Investor ist in Sicht. Für den angeschlagenen Autobauer Opel gibt es offenbar noch immer keinen ernstzunehmenden Kaufinteressenten, trotz gegenteiliger Behauptungen von Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg von der CSU. Bislang sei kein Investor in Sicht, sagte sein Staatssekretär Jochen Hohmann nach Berichten von Teilnehmern einer Beamtenrunde, die sich vergangene Woche im Anschluss an die US-Reise des Ministers traf. Guttenberg hatte in den vergangenen Tagen mehrfach behauptet, es gebe für Opel Interessenten, seriöse und weniger seriöse. Weniger seriöse, wer mag das sein? Die Mafia vielleicht? Putin? Die Chinesen? Die Scheichs? Al-Qaida, wer weiß, wer Opel kaufen wird. Weiter sagt Hohmann den Berichten zufolge, dass die Opel-Mutter General Motors nicht bereit sei, Geld in den europäischen Ableger zu stecken. Klar, dafür ist sie nicht da, die will Geld da rausziehen. Eine sehr seltsame Meldung zum Thema Bildung, Berlin. Die Bundesregierung will hochqualifizierte Einwanderer verstärkt in Schulen einsetzen, um den Lehrermangel zu bekämpfen. Mein Gott, das ist ein Armutszeugnis. Die geben also zu, dass Lehrermangel herrscht und wollen hochqualifizierte Einwanderer dazu einsetzen. Das ist natürlich schön, aber warum gibt es Lehrermangel in Deutschland? Das ist nicht verständlich. Darauf haben sich Bundesbildungsministerin Annette Schavan, Innenminister Wolfgang Schäuble und die Integrationsbeauftragte der Regierung, Maria Böhmer, verständigt. Eine Arbeitsgruppe des Bildungsministeriums und der Landeskulturminister soll prüfen, wie Migranten der Zugang zum Lehrerberuf erleichtert werden kann. Erstmal müssen sie natürlich die Sprache können, das ist klar. Denkbar wäre eine leichtere Anerkennung ausländischer Hochschulabschlüsse. Die Schulpolitik ist zwar Sache der Länder, die Richtlinien für die Lehrerausbildung legt aber das Bundesbildungsministerium fest. Berlin, Bundeskriminalamt. Das Bundesinnenministerium hat dem Bundeskriminalamt BKA eine spezielle Form der Internetüberwachung untersagt. Seit 2001 hatte die Behörde regelmäßig die Verbindungsdaten von Nutzern ihrer Homepage gespeichert und ausgewertet. Ins Fadenkreuz des BKA gerieten alle Internetnutzer, die mehrmals auf ausgewählte Fahndungsseiten klickten. Das sollte man nicht tun. Das BKA versprach sich von der Homepage-Kontrolle offenbar Hinweise auf gesuchte Straftäter. Doch diese Ermittlungsmethode hält das Bundesjustizministerium nun für einen schwerwiegenden Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, so heißt das. Die Registrierung von Nutzern über ihre IP- oder IP-Adresse, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums an die Justizverwaltungen der Länder vom 2. Februar, sei an strenge Vorgaben gebunden. Die Speicherung sei nur zu Abrechnungszwecken gebührenpflichtiger Internetangebote zulässig oder wenn die Nutzer der Datenerfassung zugestimmt hätten. Berlin. Peter Wittusch ist 61 Jahre alt, Professor für Medienpsychologie an der Universität Wien und der hat ein Interview gegeben im Spiegel von dieser Woche über die Berichterstattung der Medien nach dem Amoklauf von Winenden. Und da gibt es doch ein paar interessante Erkenntnisse. Ich zitiere. Spiegel, was ist für einen Amokläufer wichtiger, die Tat als solche oder die Aufmerksamkeit, die er erhält? Vitouche. Die Aufmerksamkeit ist ein nachrangiges Motiv, aber ein nicht zu übersehendes. Es ist ähnlich wie bei Terroristen oder politisch motivierten Entführungen. Es gäbe weniger terroristische Übergriffe, wenn diese in den Medien nicht dargestellt würden. Aber es ist weltfremd zu glauben, dass man einen Terrorakt oder einen so außergewöhnlichen Amoklauf wie in Winenden unter der Decke halten kann. Was empfehlen Sie also den Medien? Vitouche, alles vermeiden, was den Täter terrorisieren könnte. Die Berichterstattung sollte klar machen, dass er eine Grausamkeit begangen hat, dass er damit eben keinen guten Abgang hatte. Man sollte sich nicht allein auf den Täter konzentrieren, sondern die Hintergründe aufhellen, das Umfeld des Täters, seine Familie, die Schule, die Mitschüler und nicht vergessen, wie es den Familien der Opfer geht. Berlin. Die berühmte Sonntagsfrage ist ermittelt worden. Quelle ist das Infratest-DiMAP-Institut für ARD Deutschland-Trend. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Da sieht es für die CDU gar nicht mehr so gut aus. Nur 33% würden die CDU-CSU wählen, nachdem sie im Dezember noch bei 37% lagen. Und immerhin 27% würden die SPD wählen, nachdem die im Dezember nur bei 23% lag. Also 4 Prozentpunkte rauf für die SPD und 4 Prozentpunkte runter für die CDU-CSU. Was in Deutschland im Moment absolut hart diskutiert wird, ist die Hartz-IV-Jobcenter-Reform. Jawohl. Das Wort Jobcenter allein klingt ja schon nach Mogelpackung. Alles, was irgendwie amerikanisch umbenannt wird, wo doch ein deutsches Wort da wäre, das riecht immer förmlich ein bisschen nach Betrug. Seit das Bundesverfassungsgericht die Kooperation der Ämter als unzulässige Mischverwaltung für grundgesetzwidrig erklärt und eine Neuordnung bis Ende 2010 befohlen hat, spekulieren die Mitarbeiter dieser Ämter, dieser sogenannten Jobcenter, über ihre Zukunft. Die Leute sind extrem verunsichert, so heißt es allgemein. Wir brauchen möglichst schnell eine Entscheidung. Die Frage ist, ob sich Union und SPD zusammenraufen und doch noch versuchen, eine Lösung zu finden. Bundesweit müssten 370 Jobcenter entflochten werden, zahllose Verträge neu ausgehandelt und tausende Vermittler versetzt werden. Das wäre der GAU, sagt ein Berater von Arbeitsagentur Frank-Jürgen Weise. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, müssen die Jobcenter im nächsten Jahr, wie vor der Hartz-Reform, wieder in getrennte Ämter zerlegt werden. Zu einem Zeitpunkt also, wenn die Wirtschaftskrise auf dem Arbeitsmarkt richtig durchschlagen wird. Keine guten Aussichten. Ihr hört Niemandsland, ihr hört den Nachrichten- und Katastrophenblock. London. Londons Banken zittern vor dem G20-Protest. 40 Delegationen, 5000 Polizisten und tausende Demonstranten. Der G20-Gipfel in der kommenden Woche wird London lahmlegen. Bankern wird geraten, ohne Schlips zur Arbeit zu gehen, um die Gipfelgegner nicht zu provozieren. Zur Börse werden sie sowieso nicht durchkommen. So, jetzt sag's nochmal, Carlos, wie war das? Marina Pepper ist gerade von einem Obdachlosen in der Bahnhofsgegend der Liverpool Street um einen Pfund angebettelt worden. Sie kramt in ihre Handtasche und reicht ihm ein Bündel 20-Pfund-Scheine. Hier, die kannst du verteilen, sagt sie. Der Obdachlose starrt verständnislos auf die Scheine und weiß nicht, ob er das gut oder schlecht finden soll. Auf dem Falschgeld steht G20 Meltdown. Es sind Flyer für eine Party in der City. Pepper nimmt dem Obdachlosen das Versprechen ab, dass er am nächsten Mittwoch kommt und möglichst viele Kumpels mitbringt. Einem zweiten Obdachlosen widerfährt wenige Meter weiter das gleiche Schicksal. Die 41-jährige Pepper ist eine der Strippenzieherinnen des G20 Meltdown. Jener Protestkoalition gegen den Londoner Finanzgipfel, die selbst Scott & Yard einigen Respekt abnötigt. Sie haben sehr clevere Leute und sie wollen die City lahmlegen, warnt der zuständige Polizeikommandeur Bob Broadhurst. Vergangene Woche. Sie sind innovativ, wir müssen auch innovativ sein. Frau Pepper lacht, wenn sie an die besorgten Ordnungshüter denkt. Die Aussicht auf das Katz-und-Maus-Spiel quer durch die Millionenmetropole versetzt sie in Hochstimmung. Es ist alles eine Frage der Zahlen, sagt sie. 5000 Polizisten sind im Einsatz, viele davon in Kampfausrüstung. Es ist die größte Polizeioperation seit mehr als 10 Jahren. Doch es gibt Zweifel, ob die Zahl ausreicht, denn die Beamten müssen 22 Regierungschefs schützen, darunter einen US-Präsidenten, 40 Konvois quer durch London lotsen, Dutzende Botschaften und Hotels bewachen und so weiter und so weiter. Ein Konferenzraum wird abgeriegelt und obendrein die Banken des Finanzdistrikts gegen die Autonomen verteidigen. Die Frage ist natürlich, wer wird Interesse haben, dass diese Demonstration gewalttätig ausgehen wird und niedergeprügelt wird. Interesse können natürlich viele haben, besonders natürlich auch die Regierenden. Noch nie hätten so viele verschiedene Gruppen gemeinsam agiert, sagen G20-Gegner und Polizei unisono. Die meisten sind friedliche Demonstranten mit einem politischen Anliegen, mehr um den Klimawandel besorgt als um die Finanzkrise. Sie wollen sicherstellen, dass der Klimawandel auf der Tagesordnung bleibt. Doch auch Militante bereiten sich für einen Sommer der Wut vor. Die Polizei sah ihre Befürchtungen bestätigt, als Vandalierer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 3 Scheiben an der Edinburgher Villa des früheren Chefs der Royal Bank of Scotland, Fred Godwin, einwarfen und seinen schwarzen S-Klasse Mercedes in der Einfahrt demolierten. Der selbsterklärte Anarchist Ian Bone jubelt in seinem Blog: Europas Bonds sind in Angst. Er rief dazu auf, einen starken, autonomen Block bei der Demo am Samstag zu bilden. Die Stimmung ist mit uns. Im Februar hatte die Gruppe Government of the Dead, Regierung der Toten, bereits eine Bankerpuppe öffentlich gehängt. Bones Anarcho-Truppe Class War, Klassenkampf, ergeht sich in Gewaltfantasien. In ihrer Zeitung rief sie jüngst dazu auf, Banker zu verbrennen. Auf dem aktuellen Cover ist der Kopf Fred Goodwins in einer Guillotine zu sehen. Darüber die Schlagzeile Ready to Riot, bereit zum Aufruhr. Sowie am gesamten Nachlass des Führers. Kann sein, dass alles Rhetorik bleibt, aber die Geschäftsleute der Londoner City sind besorgt. Unternehmensverbände wie die Handelskammer raten ihren Mitgliedern, Schlips und Anzug wegzulassen, um die Demonstranten nicht zu provozieren. Großbanken die Armen. Großbanken wie RBS und UBS haben ihre Mitarbeiter aufgefordert, wenn möglich von zu Hause zu arbeiten und Meetings zu verschieben. Oh. Seine Heiligkeit, Papst, nicht. Es gab in den vergangenen Monaten schon häufiger Proteste im Bankenviertel, die jeweils ohne Gewalt abliefen. Auch diesmal soll nach dem Willen der Hauptorganisatoren alles friedlich bleiben. Dazu beitragen könnte, dass nicht viele Demo-Touristen aus dem Ausland erwartet werden. Deutsche und französische Autonome konzentrieren sich auf den NATO-Gipfel in Straßburg, wo Obama am 3. April erwartet wird. Doch auch ohne die ist genug Druck im Kessel. Die Stimmung sei eine ganz andere als etwa beim G8-Gipfel vor 4 Jahren im schottischen Glen Eagles, sagt Pepper. In den Boomzeilen sei Protest out gewesen. In der Krise erleben nun neue Jahrgänge ihren Initiationsritus in der Protestkultur. Es erwarten sie die üblichen Formen des zivilen Ungehorsams, so wie die Idee, Sand auf Straßen zu schütten und Kinder darauf spielen zu lassen. Ironischerweise ist der G20-Gipfel der erste Versuch seit Jahrzehnten, den globalen Kapitalismus mit einem international gültigen Regelwerk zu bändigen. Eigentlich müssten Globalisierungskritiker zufrieden sein, dass alte Forderungen nun erfüllt werden sollen. Der Exklusivclub der alten G8 ist de facto abgeschafft. Die Schwellenländer sitzen mit am Tisch. Es wird über bisherige Tabuthemen wie Steueroasen und Bankerboni geredet. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium. Das Massenmedium, Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium macht. In Berlin gibt es morgen am 28. März um 12 Uhr am Roten Rathaus die Demo. Die Abschlusskundgebung wird um 15 Uhr auf dem Gendarmenmarkt sein. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium macht. Mach das Massenmedium, mach das Massenmedium, mach das Massenmedium, mach das Massenmedium. También aquí en España habrán manifestaciones contra la crisis global. Habrán movilizaciones contra la crisis sistemática. Mañana, día 28 de marzo, ATAC impulsa la movilización de las ciudadanas y los ciudadanos el próximo 28, mañana, de marzo, para que llenen las calles de todas las ciudades del país, junto a los movimientos sociales, organizaciones sindicales y partidos políticos que en todo el planeta han convocado un día de rechazo a la reunión del G20 de Londres, prevista para el 2 de abril de 2009. Convocatorias. Madrid, 18 horas, Paseo del Prado, junto al Thyssen. Barcelona, 17 horas 30, Plaza de la Universidad. Valencia, 18 horas, Plaza San Agustín. Sevilla, 12 horas, sede del Parlamento de Andalucía. Granada, 19 horas, Fuente de las Batallas. Cádiz, 12 horas, frente al Ayuntamiento. Y Albacete, 19 horas, Plaza de Altozano. La pregunta que surge será ¿cuántos capitalismos hay? La pregunta surge cuando se escuchan expresiones como refundación del capitalismo, nuevo capitalismo o neocapitalismo, capitalismo de rostro humano, etcétera, etcétera. Es decir, si se admite que hay que refundar o innovar el capitalismo, debe ser porque se estima que había un viejo capitalismo, o un capitalismo de rostro poco humano, o un capitalismo ya fundado y asentado, etcétera, etcétera, que ha caducado o ha quedado inservible. Schaue vertrauensvoll in die Zukunft. Liebe Freunde, der Herrscher, hebe deine Augen auf. Kein Abschluss unter dieser Nummer. Der Blick nach oben erquickt das Herz. Der Blick nach oben schenkt neue Kraft. Welche Verblendung! Wie ist es doch dem großen Ränkespieler gelungen, aus der christlichen Religion ein so sanftes Ruhekissen zu machen? Ja, lieber Hörer, alles ist Gnade. Dir bleibt nur Verdammt. Frau Buschmann, eine Hörerin unserer Sendungen, wird heute 70 Jahre alt. Zum Geburtstag wünscht der Herr sich Gottes Segen mit dem Ruf, großer Gott, wir loben dich. Verstehst, meine Dinge beim Namen zu nennen, mich triffst, ohne zu verletzen. Ich mag die Art, wie das Wort ehrlich bei dir klingt, mag die Art, wie deine Seele mich durchdringt und mich führt zu ihren schönsten Plätzen. Vom Universum sprichst, mich immer dann neu motivierst, wenn ich glaube, ich brauch es nicht und verstehst zu teilen ohne Rest. Yeah. Ich mag wie du meine Wahnsinnigkeit verlässt, mag die Art, wie du meine Schwächen zertreibst und wie ich durch dich erscheine. Ich mag, wie du mich liebst. Langweilig. wie ein Ofen, gelenkig wie eine Schlange. Fröhlich wie ein Spatz und amüsant wie ein Affe. Ich rede wie ein Papagei und tanze wie ein Kreisel. Lache mich so schön zu sehen, bin glücklich wie ein Fisch im See. Mein Herz ist falsch wie Watte, meine Haut so sanft wie Samen. Meine Brüste sind rund wie Brötchen, meine Haut glänzt wie Diamant. Ich bin heiß wie ein Ofen und ich bin froh wie ein Fing. Rosa wie eine Rose, schnell wie eine Rakete. Heiß, weich, rosa. Eine Sendung nicht nur in deutscher Sprache. 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. Una película que quisiera recomendar a todo el público y a todos los cinéfilos y cinéfilas. Se llama Cerezos en Flor, Kirschblüten Hanami, una película de la señora Doris Dörriel. La película Cerezos en Flor explica, narra la historia de Trudy y Rudy. Trudy decide no decirle a su marido Rudy que este tiene una enfermedad terminal. Convence a Rudy para que vayan a visitar a sus hijos y nietos a Berlín. Pero ahí se dan cuenta de que sus familiares no tienen tiempo para ellos. De repente, Trudy muere. Rudy está desesperado. A través de una amiga de su hija, comprende que el amor que sentía para él la apartó de lo que realmente quería hacer en la vida. Para homenajearla, se embarca en un último viaje que le llevará a Tokio, en donde se celebra el Festival de los Cerezos en Flor, un canto a la belleza, la transitoriedad y los nuevos comienzos. La película se puede ver todavía aquí en Barcelona en algunos cines. Una película de la señora Doris Dörriel. Los protagonistas son actores y actrices súper conocidas y conocidos en Alemania. Por ejemplo, Elmar Wepa hace el papel de Rudy y la maravillosa Hannelore Elsner hace el papel de Trudy. Una jovencísima actriz japonesa, Aya Iritsuki, hace de Yu, y Nadia Uhl es Franci. Unas cuantas palabras sobre Doris Dörriel. Ha nacido en Hannover, en Alemania, en 1955. Ha dirigido un montón de películas. Ha escrito novelas. Es un multitalento. Una novela se llama Was machen wir jetzt, del año 2000, Happy, del año 2001, o Das blaue Kleid, el vestido azul, del año 2002. Como realizadora, ha dirigido los largometrajes Directo al corazón, Mitten ins Herz, del año 1983, Hombres, hombres, Mena, mena, 1984, una comedia, El interior de la ballena, Im Inneren des Wals, del año 85, Paraíso, Paradis, 86, Lo mío y yo, Ich und er, del 87, Dinero, Geld, 1989, Feliz Cumpleaños Turco, Happy Birthday Turco, del 92, Nadie Me Quiere, Kana Liebt Mich, 1993, Soy Guapa, Bin Ich Schön, del 98, Sabiduría Garantizada, Erleuchtung Garantiert, del 1999, Desnudos, Nackt, 2002, 2002, El Pescador y su Mujer, de Fischer und seine Frau, 2005, How to Cook Your Life, 2007, y, como ya hemos dicho y presentado, la película Cerezos en Flor, Kirschblüten Hanami. Un papel en esta película juega el baile buto. ¿Qué es el buto? El buto se creó durante el movimiento hippie japonés. Kazuo Ono, artista que en la actualidad tiene más de 100 años y es el gran gurú del buto, intentó mezclar danza expresionista alemana y tipos de danza japonesa, tipos de danzas japonesas. Los bailarines de buto son verdaderos outsiders. Ni siquiera hay muchos en Japón. Hay muy poca gente que conoce este tipo de danza. Las masas no conocen al buto. El buto tiene mucho que ver con ser y dejar de ser, nacer y morir. La transitoriedad es la esencia del buto y también de la película Cerezos en Flor. Der Verrückte zum irre Spätprogramm

things you've never seen before, and more and more and more. Strange ideas you have been taught, and false prophets got you caught. No way out, this cage is made of thoughts, get more and more. Work your fingers to the bone for all these useless things you own. Happiness cannot be bought, but you want more and more. And sin. No apparent difference will make it clear. Not the slightest trace of hope relieves your fear. Zentrum der Zivilisation, Leben, Leben, Homo. Entfesselung des Kapitals und der erpresserische Druck der Finanzmärkte haben sich als zerstörerisch erwiesen. Ein anderes Weltwirtschaftssystem ist nötig. Unmöglich. Eines, das Mensch und Natur dient. Das auf den Prinzipien globaler Solidarität, ökologischer Nachhaltigkeit und demokratischer Kontrolle aufbaut. Dazu gehört, dass Bildung, Gesundheit, Alterssicherung, Kultur und Mobilität, Energie, Wasser und Infrastruktur nicht als Waren behandelt werden, sondern als gesellschaftliche Leistungen, die allen Menschen zur Verfügung stehen müssen. Ich zitiere aus dem Aufruf zur Demo am morgigen 28. März, Demo gegen die Finanzkrise, Aktionstag zum Weltfinanzgipfel G20 im Rahmen der globalen Aktionswoche gegen Krise und Krieg. Bundesweite Demonstrationen in Berlin und Frankfurt, Demonstrationen in London, Paris und allen großen Städten Europas. Komm doch und halt mich fest. Was besonders wichtig ist, die Reichen und Profiteure sollen endlich zahlen. Wir wollen, dass die Verursacher der Krise zur Kasse gebeten werden. Das globale private Geldvermögen hat im Jahr 2007 die Summe von 105 Billionen Dollar erreicht und ist in 8 Jahren um 50 Prozent angestiegen. Das ist das Ergebnis einer massiven Umverteilung von unten nach oben, von Süd nach Nord, von den Bezieherinnen von Lohn, Ersatzeinkommen zu den Kapital- und Vermögensbesitzern. Den Banken und Fonds war kaum ein Risiko zu groß im Kampf um die höchsten Rendite. Etwa ein Tausendstel der Weltbevölkerung hat davon besonders profitiert. Die Milliarden, die jetzt zur Sanierung des Finanzsektors ausgegeben werden, dürfen nicht auf Kosten der großen Mehrheit gehen. Wir werden nicht hinnehmen, dass Beschäftigte, Erwerbslose, Rentnerinnen, Schülerinnen oder Studierende die Zeche zahlen. Genauso wenig darf die Krise auf die Länder des Südens oder die Umwelt abgewälzt werden. Wir überlassen den Herrschenden nicht das Feld. Der Weltfinanzgipfel der G20 setzt auf alte Strukturen und Machtverhältnisse. Die Regierungsberater, Wirtschaftsvertreter und Lobbyisten sind nicht vor Scham im Boden versunken, sondern betreiben weiter ihre Interessenspolitik. Um Alternativen durchzusetzen, sind weltweite und lokale Kämpfe und Bündnisse, wie zum Beispiel das Weltsozialforum, nötig, für soziale, demokratische und ökologische Perspektiven. Die Demonstrationen am Internationalen Aktionstag zum G20 sind erst der Anfang. Menschen vor Profite. Wir demonstrieren für Sofortmaßnahmen, die den Opfern der Krise helfen, aber gleichzeitig den ökologischen und demokratischen Umbau der Wirtschaft vorantreiben, als Schritte auf dem Weg in eine solidarische Gesellschaft. Für umfangreiche Investitionsprogramme in Bildung, Umwelt und Klimaschutz, öffentliche Infrastruktur und Gesundheit. Der Protest geht weiter am 1. Mai bei den Kundgebungen und Mai-Demonstrationen natürlich. Am 16. Mai bundesweite Demonstrationen des EGB, DGB in Berlin vom 15. bis zum 19. Juni in der bundesweiten Aktionswoche Bildungsstreik. Ebenfalls zum Thema Krise und Krieg. Über 1 Billion Euro werden weltweit für Rüstung vergeudet. 2/3 davon sind in den NATO-Staaten verpufft. Und die kapitalistische Krise erhöht die Gefahr, dass Kriege geführt werden. Deshalb demonstrieren wir am 3. und 4. April beim NATO-Jubiläum in Straßburg, Baden-Baden, gegen Krise und Krieg. Diesen Aufruf unterstützt eine gewaltige Anzahl an Organisationen und Netzwerken, zum Beispiel Attac Deutschland, APRI-Netzwerk, LaborNet Germany, Linke Perspektiven Stuttgart und so weiter, Sozialforum Nürnberg, Cobra, Kooperation Brasilien, Gewerkschaftsgliederungen, alle möglichen GEW-Gewerkschaften, Verdi, Bezirksvereine, IG Metall, Verwaltungsstellen in allen möglichen Bundesländern, dann Umwelt- und Entwicklungsorganisationen wie Inkota-Netzwerk, Naturfreunde Deutschlands und so weiter und so weiter. Ich kann die gar nicht alle aufzählen, es sind wirklich ungefähr 120, 130 Organisationen. Schuld dran sein an dieser Klopperei, du allein, die Liebe und der Mai, es klopft mein Herz vom Bumm, es klopft so stark vom Bumm, es klopft so arg vom Bumm, darum, vom Bumm, darum. mein Herr Gerichtsvollzieher, so treten Sie herein. Ich seh, Sie holen wie früher mit Macht die Steuern ein. Sie brauchen nicht beteuern, es sei nur Ihre Pflicht. Ein Fünftel meiner Steuern bezahl ich trotzdem nicht. Ich wag im sonnigen Sorrent ein junges Mädchen und ein junger Mann. Die beiden gingen Hand in Hand im sonnigen Sorrent und ihres Lebens schönste Zeit begann. Sie waren mit dem Herz dabei und schworen sich die ewige Treu. Doch als der Abschied nahm und nicht mehr wieder kam, da weinte sie. Der Kapitalismus steckt in einer schweren Krise. Nachdem Banken und Hochrisikofonds jahrelang horrende Gewinne machen konnten, sollen die Verluste nun von der Gesellschaft getragen werden. Da machen wir nicht mit. Am 28. März demonstrieren wir gemeinsam unter dem Motto: Wir zahlen nicht für eure Krise, für eine solidarische Welt und für soziale und ökologische Verantwortung von Wirtschaft und Banken. Kommt am 28. März nach Frankfurt oder Berlin. Mehr Infos unter www.28märz.de. Das war der offizielle Aufruf zur Demo. Das waren die Leute von attac.de. Unsere Niemandslandsendung neigt sich jetzt schon mittlerweile leider gnadenlos dem Ende zu. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Ich möchte mich jetzt schon mal von allen Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ich danke euch fürs Zuhören. Gracias por haber escuchado, por habernos acompañado durante estas dos horas. Espero que haya sido interesante. Habían muchos temas, habían muchos efectos de sonido especiales. Y quisiera despedirnos con un tema, diríamos, optimista, no tan... Porque todavía se puede esperar que este planeta no se va a destruir según el plan que han previsto los ciegos que gobiernan el planeta. Según su plan, dentro de pocos años todo se acabó aquí, y a ver si podemos evitar esto. Tschüss, adeo, adiós, bis nächste Woche Freitag, adiós, hasta la semana que viene, viernes, sagt euer Detlef Jeskatz. Die heutige Niemandsland-Sendung wird morgen wiederholt von 10 bis 12 Uhr auf 91.4 FM und auch im Internet. Geht unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Tschüss, adeo. Du bist die Qual. Ich war schon immer Masochist. Die Bombe tickt. Hast mich entführt, du Terrorist. Schmeckst bittersüß. Saugst mich aus wie ein Vampir. Ich bin verhext. Komm einfach nicht mehr los von dir. Ich lebe, weil du mein Atem bist. Bin müde, wenn du das Kissen bist. Bin durstig, wenn du mein Wasser bist. Du bist für mich mein zweites.